Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Ich war in einem fünfeckigen Raum und trug ein schwarzes Gewand ohne Nähte und Ärmel. Meine Schuhe waren sehr schwer. Ich glaube, sie waren aus Blei, mit astrologischen Zeichen versehen. Ich machte mich an die Vorbereitung des Raumes, nahm einen Stock und tauchte ihn in eine blutrote Flüssigkeit, die in einem Becken bereitstand, zeichnete zwei konzentrische Kreise auf den Boden, in den inneren Kreis ein Dreieck. In das Dreieck wieder drei Kreise, nicht konzentrische. In den einen Kreis stellte ich eine Räucherpfanne, in die anderen beiden zwei schwarze, halbmondförmige Kerzenleuchter. Ich nahm eine tote Fledermaus und nagelte sie an einen bestimmten Punkt des äußeren Kreises. Sie zeigte nach Norden. An einen anderen Punkt, nach Westen, befestigte ich einen Schädel. Nach Süden legte ich den Kopf eines Ziegenbocks und nach Osten eine tote schwarze Katze. Teufelsbeschwörung im Roman Die Pendragon-Legende des ungarischen Autors Antal Serb. Und zwar genau nach Vorschrift. Genau so nämlich hatte es der französische Okkultist Eliphas Lévy, alias Abbé Alphonse Louis Constant, der namhafteste Theoretiker schwarzmagischer Praktiken im 19. Jahrhundert, in seinem Buch der transzendentalen Magie beschrieben. Befolge man alles genau, sei die Wirkung unfehlbar, versicherte er. Constant war auch sehr akribisch in den Anweisungen, wie die Werkzeuge der Beschwörung beschaffen sein müssen. Die Kerzen aus menschlichem Fett gefertigt, die Fledermaus in Blut ertränkt, der Schädel einem hingerichteten Vatermörder entnommen, der Ziegenbock muss mit einem Mädchen Unzucht getrieben haben und die tote Katze vor ihrer Tötung 5 Tage lang mit Menschenfleisch gefüttert worden sein. Die erwähnte rote Flüssigkeit war ein Gemisch aus dem Blut eines Ermordeten mit Maulwurfs-, Bocks- und Fledermausblut. Allerlei Räucherzeug kommt noch hinzu. Weihrauch, Kampfer, Aloe, Ambra und Storax. Und Sex muss natürlich auch mit von der Partie sein. Ebenso diverse Beschwörungen und Flüche. Im ungarischen Kultroman schläft also der Protagonist mit einer herzlosen Schönheit, die gleich danach mit einem schwarzen Schwert hingerichtet wird. Was die Beschwörungen angeht, so sind mehrere von ihnen in der einschlägigen Literatur der Magie festgehalten. Ein gewisser Peter von Apono etwa zitierte den garantiert mächtigsten Spruch, der den Teufel herbeizwingt. Er beginnt mit Hemet etan, Hemet etan. Und so geht es noch lange weiter, bis zur krönenden Schlussformel. Hau, hau, wa, wa, wa. O weh, o Grusel. Alles wird von Schrecken erfasst. Ein heftiger Wind entsteht. Haustiere verkriechen sich. Dem Beschwörer stehen die Haare zu Berge. Und dann? Ob der Teufel jemals wirklich erschienen ist, wie dies in vielen Schriften versichert wird, sei jetzt mal dahingestellt. Die Praktiken der Teufelsbeschwörung jedenfalls waren zu allen Zeiten beliebt. Der Teufel übte und übt bis heute eine große Anziehungskraft auf viele Menschen aus. Doch warum? Ich denke, die eigentliche Ursache ist sicherlich eine Art von Trotzhaltung, weil sie mit den üblichen Ritualen der Güte und des Guten eben nicht zurechtkamen und sicher eine Haltung des Trotzes und der Enttäuschung und sich deswegen eben in das Gegenteil geflüchtet haben. Sagt der Universalgelehrte Peter Cornelius Meyer-Tasch, Professor für Politikwissenschaft und Rechtstheorie an der LMU München und Altrektor der Hochschule für Politik. Letztlich geht es nicht um den Teufel als Gestalt oder so, sondern um den Teufel als soziale Projektionsfläche, um eine Erscheinung, die die Gesellschaft sozusagen braucht. Wahrscheinlich ist der Teufel so etwas wie ein Antitoxin. So könnte man ihn vielleicht apostrophieren als soziales Antitoxin. Eine Flucht also in das Gegenteil der gesellschaftlich vorherrschenden Werte und Gebote. Im historischen Kontext war das Phänomen der Teufelsanbetung immer dann am präsentesten, wenn es um ihre Verfolgung ging. Die erste Anklage eines Bundes mit dem Teufel wurde im Mittelalter erhoben. Ihre Opfer waren die südfranzösischen Albigenser, eine christliche Gemeinschaft, Nachfolger der Katharer. Katholische Glaubensschützer warfen ihnen vor, bei ihrem Gottesdienst das Hinterteil einer Katze zu küssen, in deren Gestalt ihnen Luzifer erschien. Die Katze war bekanntlich von jeher Symboltier des Teufels. Die ersten Inquisitionstribunale wurden errichtet, die Albigenser ausgerottet. Dasselbe Schicksal erlitten etwas später die Templer, ein geistlicher Orden, der große Reichtümer aufgehäuft hatte. Um 1307 wurden sie unter der Anklage von Häresie und Teufelsanbetung in einer konzertierten Aktion bis zum letzten Mann verhaftet und danach verbrannt, geköpft, hingerichtet. Grausam? Warten wir es ab. Es kommt noch schlimmer. Denn vom 15. bis zum Ende des 17. Jahrhunderts nahm die Verfolgung angeblicher Teufelsanbeter europaweit geradezu epidemische Ausmaße an. Zehntausende Unschuldiger, unter ihnen Säuglinge und Kinder, fielen ihr zum Opfer. Eine Industrie, eine perfekte Maschinerie der Verfolgung entstand. Wenn die Hexenschnüffler, Richter, Henker und Inquisitoren in eine Stadt kamen, riefen Herolde dazu auf, Teufelsanbeter zu denunzieren. Und da die Hexenjäger an jeder Hinrichtung Geld verdienten und da der Besitz der Opfer aufgeteilt wurde, speiste das System nicht nur die Beamten des Foltertodes, sondern lockte auch reichlich Denunzianten an. Jeder konnte seinen Nachbarn, die spröde Angebetete oder den Nebenbuhler, beschuldigen. Und gegen die Anklage der Teufelsanbetung gab es so gut wie kein Mittel. Es erschienen Handbücher zur erkennungsdienstlichen Feststellung von Hexen und Teufelsjüngern. Zum Beispiel der berühmte Malleus Maleficarum, der Hexenhammer. Mönche und Rechtsgelehrte erfanden sadistische Methoden, um Hexen zu entlarven. Die Angeklagten, meist Frauen, wurden öffentlich nackt ausgezogen und mit Nadeln gestochen oder anderen erniedrigenden und schmerzhaften Prüfungen unterzogen. Ob sie bluteten oder nicht, die meisten mussten sterben, so oder so. Bei der Wasserprüfung warf man die gefesselten Frauen in den Fluss oder See. Gingen sie unter und ertranken, war ihre Unschuld erwiesen. Taten sie es nicht, waren sie Hexen und wurden verbrannt, geköpft, hingerichtet. Jetzt mal ganz grundsätzlich. Warum sollte man eigentlich den Teufel anbeten? Nun, weil man etwas von ihm will. Vermutlich Dinge, die der liebe Gott nicht so gern herausrückt. Faust zum Beispiel will Jugend und den Moment, der so schön ist, dass er verweilen sollte. In Roman Polanskis Film Rosemary's Baby will der erfolglose Schauspieler Ruhm und Hauptrollen. Und andere wollen einfach nur Geld. Viel Geld. Dabei gibt es nur wenig historisch Belegtes über Teufelsanbeter. Ob es die vielbeschworenen Geheimgesellschaften wirklich in dieser Art gab, wie viele es waren und was sie genau trieben, entzieht sich weitgehend der historischen Forschung. Albigenser, Templer, Freimaurer und Illuminaten wurden als solche gebrandmarkt. Doch die historischen Archive sind voll von weiteren Protokollen, die vom tausendfachen Bund mit dem Teufel zeugen. In der Regel waren es Menschen aus dem einfachen Volk, die dieses Verbrechens angeklagt und überführt wurden. Die Delinquenten gaben dabei nicht nur zu, mit dem Teufel im Bunde gestanden zu haben, sondern lieferten auch akribische Beschreibungen darüber, wie der Bund besiegelt, welche Missetaten im Dienste des Teufels begangen wurden und welche Personen an diesem Verbrechen noch beteiligt waren. Diese Zeugnisse besagen allerdings nur eines, dass Menschen unter Folter alles zugeben, was man ihnen vorsagt. Die Folter bediente nicht nur den Machtanspruch des Klerus, sondern auch einen weit verbreiteten sadistischen Trieb. Und es scheint sehr viele Folterherren und Knechte gegeben zu haben, die, vermutlich unter dem Druck der lustfeindlichen Gebote der Kirche, Geschmack an der Grausamkeit fanden. Warum die Raserei der Verfolgung im 17. Jahrhundert ein solches Ausmaß annahm, darüber kann man nur mutmaßen. Peter Cornelius Meyer-Tasch. Also lassen Sie mich da eine Assoziation verwenden. Wenn Bäume absterben, treiben sie Angsttriebe. Ja. Und diese Art von Teufelsanbetung, von Satanismus, von schwarzen Messen und dergleichen sind ja gehäuft aufgetreten am Ende der frühen Neuzeit, also am Beginn der Aufklärung. Nachdem also schon, um es mit Hegel zu sagen, diese Morgenröte der Aufklärung bereits sich angekündigt hat, war nun das wie so eine Art von letzter Zuckung dieser alten Dämonien, die hier sich artikuliert haben. Das andere ist natürlich das naheliegende, aber auch ebenso wichtige Phänomen der Verteufelung. Es ist ja ganz deutlich, dass auch bei allen Ikonisierungen des Teufels eine Rolle spielen Gottheiten, fremde Gottheiten, überwundene Gottheiten. Die anbrechende Aufklärung trieb archetypische Vorstellungen von über- und unterirdischen Mächten also zu einer letzten verzweifelten Blüte. Hinzu kam die elementare Kraft heidnischer Naturgottheiten, die nie ganz überwunden werden konnten und also als Verkörperungen des Bösen ins Christentum eingingen. Die Götter der Fruchtbarkeit, wie Pan oder Baal, die ehemals in Boxgestalt angebetet wurden, verwandelten sich unversehens und fungierten fortan als Herrscher der Finsternis. So erschien der gehörnte Teufel mit Hufen und Schwanz auf der Bildfläche und präsentierte zugleich die Erotik als sein sündiges Metier, was ihn natürlich besonders attraktiv machte. Ein weiterer Grund für die Anziehungskraft des Teufels war die Ohnmacht der Armen gegenüber ihren Herrschern. Jede Fröhlichkeit und Lust war ja vom Klerus strengstens verboten. Doch während der Adel ungestört seinen Lustbarkeiten frönte, und das oft genug zum Schaden und auf Kosten der Untertanen, blieb den Rechtlosen einzig der Satan als Zuflucht. Und so gab es sie also doch, die Teufelsanbeter. Und sie flogen doch zur schwarzen Messe und zum Hexensabbat. Aber wie? Na eben genau so, wie es ihnen vorgeworfen wurde. Mittels Hexensalbe. Schon der antike Schriftsteller Apuleius schildert in seinem berühmten Roman »Der goldene Esel«, wie sich die thessalische Zauberin Pamphile des Nachts mit einer Salbe einreibt und sich daraufhin in einen Uhu verwandelt. Diese Salbe gab es wirklich. Es handelte sich um ein pflanzliches Gemisch, eine Droge, die einen rauschhaften Schlaf bescherte. Und dazu Flugfantasien und erotische Visionen. Harmlose Spielereien. Die richtigen Teufelsanbeter kamen aus den Reihen des Adels. Einer der schlimmsten war der französische Ritter Gilles de Rais zu Anfang des 15. Jahrhunderts, Kampfgefährte der Jungfrau von Orléans und Vorlage für die literarische Figur des Blaubart. Gilles de Rais war einer der perversesten Serienmörder aller Zeiten. Seine Schergen sammelten kleine Kinder aus den Dörfern ein, die der Ritter nicht nur missbrauchte, sondern auch für außerordentlich sadistische, tödliche Spiele benutzte. Die Zahl seiner Opfer, angeblich nur 140, war in Wahrheit viel höher. Duret wollte mit den Folterexzessen nicht nur seine perversen Triebe befriedigen, sondern auch dem Teufel Opfer bringen, von dem er die Rückgewinnung seiner Reichtümer verlangte. Wegen Häresie und Teufelsanbetung endete Duret am Galgen, was für den Verursacher so vieler Qualen immer noch ein recht mildes Urteil war. Die Anbetung des Teufels diente so für manchen Reichen als Vorwand für sadoerotische Verbrechen. Das hat sicherlich auch etwas mit dem Tedium vitae, mit dem Lebensekel zu tun. Hat sicherlich eine im ursprünglichen theologischen Sinne teuflische, luziferische Dimension, nicht? Denn gerade dort natürlich, wo Überfluss leicht zu Übertruss werden konnte, konnte sich auch derartiges als Kitzel, als Nervenkitzel, sozusagen Metalust oder Suche diesem Tedium vitae zu entrinnen. Heute würden wir sagen, man versucht eben die Lust noch zu toppen. Doch oft genug täuschen die Belege darüber hinweg, dass die Wächter des Glaubens nicht nur von hehren Motiven gelenkt wurden und der Schutz der Religion nicht der wahre Beweggrund für die Verfolgung war. So wie im Fall der ungarischen Blutgräfin Elisabeth von Báthory. Sie lebte im 16. Jahrhundert und ging als weiblicher Dracula in die Geschichte ein. Den Bund mit dem Teufel, so hieß es, sei sie eingegangen, damit er ihr ewige Jugend und Schönheit schenke. Dafür ließ sie hunderte von jungen Mädchen foltern und töten, um in ihrem Blut zu baden. Ein geistlicher Ankläger sagte sogar aus, die Gräfin habe sich in seiner Gegenwart in eine schwarze Katze verwandelt. Heute zeigt die historische Forschung ein anderes Bild. In Wahrheit war die Gräfin fürsorglich, gebildet und sozial. Die einzigen Zeugnisse für ihre angeblichen Missetaten wurden von ihren Kammerfrauen unter Folter erzwungen. Sie selbst durfte sich nie verteidigen. Gegenbeweise wurden nicht zugelassen. Báthorys Familie stand im Brennpunkt politischer Feindschaften. Außerdem waren viele prominente Männer scharf auf ihr großes Vermögen. Als Witwe ohne männlichen Schutz war sie letztendlich hilflos den Anschuldigungen ausgeliefert. Ihre Feinde triumphierten denn auch. Sie wurde wegen Teufelsanbetung verurteilt und lebendig in ihrem Zimmer eingemauert, wo sie bald dem Wahnsinn verfiel und starb. Und einige namhafte Zeitgenossen füllten ihre Taschen. Aber viele Menschen wurden selbst noch für viel geringere materielle Güter denunziert und ermordet. Und weil sich das Muster so gut bewährt hatte, wiederholte es sich auch zu späteren Zeiten. Die Opfer wurden zwar nicht mehr als Teufelsanbeter bezeichnet, aber eben als Personifizierung des Bösen, was auf dasselbe hinauslief. Die Strategien der Hexenjagd wurden mit der Zeit immer professioneller. Historiker, Geistliche und Rechtsgelehrte verfassten authentische Berichte über ihre Beobachtungen. Sie wollen gesehen haben, wie das Hexenvolk auf einem Bock, einem Besenstiel oder einer Heugabel zum Festplatz flog oder sich gar selbst in einen Vogel verwandelte, wie die Pamphile des Apuleius. Der Dämonologe Guazzo, ein berühmtes Mitglied des Mailänder Ordens der Ambrosianer, beschreibt in seinem 1608 erschienenen Werk Compendium Maleficarum haarklein, wie die Hexen mit Teufeln an gedeckten Tischen saßen, von nackten Gestalten bedient, wie sie dem Teufel Opfer darbrachten, meist kleine Kinder, und wie der Fürst der Finsternis diese mit einem Kratzer seiner Klaue als sein Eigentum kennzeichnete und mit stinkendem Wasser neu taufte. Dann schworen alle Anwesenden ihrem Herrn die Treue und versprachen, immer schön brav böse zu sein, wobei sie alle heiligen Insignien der Kirche verhöhnten und beschmutzten. Es spielt häufig bei diesen Ritualen, bei den schwarzen Messen, Verhöhnung eine Rolle. Da wird aufs Kreuz gespuckt, da werden nackte Leiber auf ein Kreuz gelegt, da werden Pseudo-Hostien irgendwie in einem absurden Zeremonial geweiht. Es ist sozusagen eine Verteufelung der anderen Art. Die Verhöhnung, die Ironisierung, das missbräuchliche Spiel, das zugleich zur Selbstbespiegelung wird. Genau betrachtet erweist sich das vielschichtige Phänomen Teufelsanbetung als Spiegel für den Zustand einer Gesellschaft. Uneingeschränkte Macht und Mittel sowie daraus entstehende Perversion einerseits, Ohnmacht und Zufluchtsuche andererseits und materielle Gier als zusätzlicher Reiz haben die Tatsache der Teufelsanbetung verfestigt. Der Teufel, ehemals ein eher harmloser Faktor im christlichen Weltgefüge, erobert sich im Mittelalter einen prominenten Platz gegenüber dem lieben Gott und steigt damit sehr hoch in der Hierarchie der Weltkräfte. Gott ist nicht mehr gar so allmächtig. Der alte Dualismus kehrt zurück und mit ihm die Archetypen der Naturreligionen. So wie die Priester heidnischer Kulte zu Ehren der Gottheit Tierfelle und Hörner trugen, erscheint nun der Teufel in Person. Alte Rituale wie der Kult der Göttin Diana leben in anderem Licht wieder auf. Man erkennt dieselben Symbole und Handlungen, wie sie beim Kult des Janus, des doppelköpfigen Hüters der Wegkreuzungen, üblich waren. Bei den Bacchanalien zu Ehren des Gottes von Wein und Rausch, sowie beim Fruchtbarkeitskult des alten Erotikmeisters Priapus. Sie alle kehren in der teuflischen Walpurgisnacht wieder. Also in den Fantasien der vielen seelisch defizitären und deformierten Glaubenswächter ebenso, wie in den Wunschträumen der machtlosen Untertanen eines religionsfanatischen Terrorregimes. Bester Nährboden für Sadismus und Unbarmherzigkeit. Und wieder ein Muster, das man auch in unserer Zeit beobachten kann. Mächtig wird der Teufel in strengen Zeiten und freudlosen, eintönigen Umgebungen. In Klöstern zum Beispiel. In den 20er Jahren des 17. Jahrhunderts lag er im Kloster von Loudun auf der Lauer und entfesselte die unterdrückten Leidenschaften der Bewohnerinnen. Ein junger Priester erschien auf der Bildfläche. Urbain Grandier. Die Nonnen waren sofort hin und weg. Und er spendete Beistand und Trost auf eine Weise, die nicht ganz der kirchlichen Vorschrift entsprach. Doch Grandier war höchst unvorsichtig. Er verführte nicht nur die Töchter einiger hochgestellter Persönlichkeiten, sondern merkte auch nicht, wie sehr er den Neid seiner Kollegen erweckt hatte. Und er brachte auch noch den allmächtigen Kardinal Richelieu gegen sich auf. Zuletzt verfiel selbst die Äbtissin des Klosters in Raserei wegen ihm. Und ihre Raserei griff auch auf die anderen Nonnen über. Sie litten unter Halluzinationen, bekamen Anfälle und Zuckungen. Und aus ihrem hysterischen Geschrei hallte immer wieder der Name Grandier heraus. Teufelsaustreiber wurden bestellt und taten ihr Bestes, doch nichts half. Da traten die Feinde des jungen Priesters auf den Plan. Klarer Fall. Eindeutig ein Pakt mit dem Teufel. Grandier wehrte sich verzweifelt. Doch die Nonnen rasten und die Exorzisten schwitzten und die lüsternen Vorstellungen nahmen kein Ende. Zuletzt wurde ein berühmter Staatsrat hinzugezogen. Sein Motto lautete: Gib mir zwei Zeilen von einem Manne und ich bringe ihn an den Galgen. Und siehe da. Als man Grandiers Zimmer durchsuchte, fand sich dort tatsächlich ein Pakt mit Luzifer. Ein Blatt mit mehreren Unterschriften berühmter Höllenfürsten wie Leviathan. Wie nicht anders zu erwarten war, Urbain Grandier wurde zum Tode verurteilt. Zuvor hatten ihn zwei fromme Geistliche so arg gefoltert, dass er auf einer Trage zum Scheiterhaufen gebracht werden musste. Doch das Kloster tobte immer noch. Um dem Übel endlich ein Ende zu bereiten, griffen die Herren Austreiber zu einem erstaunlichen Mittel. Sie schlossen selbst einen Pakt mit Satan. Ein Dokument wurde aufgesetzt, in dem sich die diensthabenden Teufel verpflichteten, am folgenden Tage, Samstag, den 30. Mai 1629, Punkt 5 Uhr nachmittags, alle Nonnen zu verlassen. Zur Besiegelung des Vertrages wollte der Oberteufel bei der Abfahrt höchst selbst das Kirchenregister vom Heiligen Kreuz signieren. Datum 29. Mai 1629, darunter groß und klar die Unterschrift Asmodeus. Und wer es nicht glaubt, kann sich selbst überzeugen. Dieses Dokument existiert bis heute, archiviert in der französischen Nationalbibliothek in Paris. Sie hörten Teufelsanbeter, der Kult um den Teufel, von Katharin Fischer. Es sprachen Hemmer Michel, Christian Baumann und Heinz Peter. Ton und Technik Regina Stärke, Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.